Ich guck dich an und seh nichts was Gutes. Du willst mir deinen Mut beweisen, aber geh. Oder deine Crew sieht zu, wie du verblutest. Killerkasse, du fragst mich, wie geht das? Ich mach mir den Weg frei und ficke meine Gegner, das ist kein Thema. Du hast bisschen Talent, ich hab etwas mehr. Guck mich an, wenn du mich nicht hörst, komm ich etwas näher. Du tust so, als wär dir Rap was wert, doch du machst es echt verkehrt. Nimm mir das nicht übel, Homes, ich sag dir nur, wie's besser wär. Deine Flows sind zu arm und klein. Du hast nicht viel, doch wenn du aufmuckst, verlierst du Arm und Bein. Ich weiß nicht, was in dir vorgeht, niemand das weiß, nur Gott. Meine die Kasse, von Mülheim bis zum Ruhrpott. Ich brauch mich nicht anzustrengen, um neben euch dope zu klingen. Um ein Homes zu werden, Homes, brauchst du mir nur ne Coke zu bringen. Und dich hinzusetzen, dieser Scheiß ist etwas Neues und hat Garantie. Etwas wie der Teufel im Paradies. Homes, sobald du Parasiest, wirst du zum Parasit. Und techelst wie ein Mann, der alleine durch die Sahara zieht. Auf die Gamble, Assassin, 10-7 Gangshit. Wir überfallen eure Stadt wie Gremlins. Berlin, Kassel, Bochum, Mülheim, Witten und Hagen. Der Rest geht nicht klar, wie seinen Vater nach Kippen zu fragen. Du spürst konzentrierte Kraft, als wär ich Kakarot. Armageddon 07, Rap ein harter Job. Ich schreibe echte Songs, du heulst in deinen Liedern rum. Bei dir läuft was verkehrt, als ob im Dschungel Tarzan Cheetah bummst. Ich könnte dich boxen, doch ich geh und haue lieber Funden. Scheiß auf diesen dummen Pisa, nenn dich danach Schieferfunden. Mein Spaß, ich bin für Frieden wie ne Öko-Braut. Alles was ich kann ist Rapper zerficken, doch nur dann, wenn ich Euros brauch. Ich bin schön und lauf hier rum, als wär der Laden mein. Deine sind weak, die meisten meiner Freunde wollen Bin Laden sein. Komm raus, Urge will dir was zeigen lassen. Dein Gesicht ist kein Bart, der ein Kackstreifen. Ich geb dir paar Backpfeifen, nur Fischkopf will's bitten. Und deine Frau sieht aus wie ein Fischmob mit Titten. Du bist nichts, doch Urge, und das ist cool, doch ein Hitscore. Meine Hobbys, Ärger machen, durchdrehen und Kickbox. Du bist ne Diva wie Daniel, ich häng mit Dealern im Benzo. Doch hab nichts mit ihrem Biss zu tun, ich spiel lieber wie Manu. Ihr seid nicht in meiner Liga und seid nur Kinder, nicht Krieger. Und du behindert wie Viva, ich brauch nicht mal zu rhyme. Nenn mich nicht King, nenn mich King Kong. Ein böser Blick und du wirst rot-gelb, so wie Jim Bomb. Was hast du dir da wieder eingebrockt? Du bist im geparkten Auto, kippst, als plötzlich ein Bulle an die Scheibe klopft. Gepickt, Führerschein weg, dann keine Chance, Kofferraum auf. Und was gefunden? Ja, 10 Gramm, Cannabis und deine Bon. Ich sag selber schon, du spast, ich hör von Spionen aus deinem Block. Man trifft sich bei deiner Pferde zum Golfen, da wird eingelockt. Mach auf überrascht, aber dabei weißt du's doch. Sag's nur nix, weil du Arschgesicht, trotz Viagra keinen Haken kriegst. Schade, such was für Potenz beim Japaner. Doch die hilft nicht mal, der Zaubertrank vom Miraculix. Wärst du Vampir, dann wär ich Tageslicht. Wärst du Boxer, wär ich ne Faust, die dir deine Nase bricht. Weißt du was? Ich mag dich nicht, aber du bist amüsant, Asylant. Ich erfreu mich an deinem Leid, atme. Nimm mich Amiland, mein nächstes Album, mein Sarkasmus oder besser als ihr. Ich bin kein Taschenrechner, doch sie rechnen mit mir. Die Franzosen sagen zu I am Legend, sie in Deutschland sagen alle Urge. I am Legend. Es ist der beste ever, einen. Yes, ich bin so multilingual, ich bin so brutal, als käme dir Multivitaminsaft aus dem Alles brennt. Man nennt mich MC United, Colors of Benetton. Denn sie werden gelb von Eid und der ganze Schwarz, wenn ich rappe, ticken aus dem Grund vor Wut und weiß vor Angst. Ich weiß, du kannst es kaum glauben. Doch ich bin der MC, denn ich scheitern. Kann das irgendjemand sonst von sich behaupten? Nein, ich komme vor euch allesamt über den Haufen. Und du verziehst dein Face, als hättest du grad nen Furz gerochen. Meister ist wie dieser Beat von Armageddon, Knochen trocken. Der allmächtige Gegenteil von hässlich. Der Beste am Mikro, ne Beste, der zu jedem ist berechtigt. Esser direkt nach Marshall, jetzt mal ernsthaft. Meint ihr euer Gerapper auch wirklich wörtlich? Oder wollt ihr mich etwa verarschen? Jungs, ich bitte euch.